Herzlich willkommen zum Erscheinungsraum Ost, dem Podcast normalerweise mit Journalisten und Journalistinnen von N-Ost. Aber heute habe ich den Journalisten Daniel Wiszewicz, habe ich es jetzt richtig gesagt? Wiszewicz. Daniel Wiszewicz, ja, ziemlich Daniel Wiszewicz. Ja. Bei mir zu Gast, der ein tolles Projekt hat, ansonsten unter anderem auch bei den Krautreportern unterwegs ist. Und ich habe ihn mir eingeladen, weil er sein Projekt, das CETRA-Projekt, mir ein bisschen vorstellen soll. Also, was ist das CETRA-Projekt? Das CETRA-Projekt, bei dem geht es vor allem um die Friedensbewegung, die es gab in Jugoslawien und die vollkommen in Vergessenheit geraten ist. Nicht nur, dass wir in Deutschland oder in der westlichen Welt nichts wissen oder kaum etwas wissen von dieser Friedensbewegung. Selbst auf dem Balkan wissen die Menschen kaum mehr etwas davon, weil diese Friedensbewegung überlagert worden ist durch den Krieg. Mhm. Und in welcher Zeit sprechen wir? Wir sprechen von der Zeit grob 90 bis 92. Mhm. Der Krieg in Jugoslawien ist ausgebrochen im Sommer 91 und am 28. Juli 1991 hat das Konzert Jutel Samir, also ein großes Friedenskonzert, stattgefunden, und zwar in der CETRA-Halle in Sarajevo. Mhm. Daher der Name CETRA. Diese Halle wurde für die Olympischen Winterspiele 84 gebaut und hat selbst eine unglaubliche Geschichte. Dazu kann ich gleich mehr erzählen. Ja. Aber bei dem Projekt geht es uns eben vor allem um diese Friedensbewegung. Und gestoßen bin ich auf dieses Konzert und überhaupt auf die Friedensbewegung über ein Mitschnitt des Konzerts, das fast 2,5 Stunden dauert, zufällig drauf gestoßen, und ich habe mir das von vorne bis hinten angeschaut und war völlig irritiert, weil es mein Bild vom, ich sag mal zugespitzt, Balkanesen völlig erschüttert hat und umgekehrt hat, weil man sieht dort wahnsinnig moderne, gebildete, saucoole Leute, die zu saucooler Musik tanzen, feiern, 2,5 Stunden am Stück und so richtig, das ist eine Hippie-Community. So haben mir das dann auch Leute, mit denen ich inzwischen auch Gespräche geführt habe, geschildert, die wirklich ja in einer Stimmung der Liebe und des Friedenswillens da gefeiert haben. Und ich war deswegen irritiert, weil ich einfach ganz, also Vorurteile hatte, wie vielleicht auch einige andere gegenüber dem Balkan. Wie sahen diese Vorurteile aus? Also was hast du dir denn da gedacht, wie es 91 da ausgesehen haben muss oder was da los war? Mein Vorurteil war das, dass ich dachte, Kroaten, Serben, Bosniaken, die hassen einander, und eigentlich haben die alle darauf gewartet, dass Tito stirbt, der das so unter Kontrolle gehalten hat, und dass sie endlich wieder aufeinander losgehen können, so wie das im Zweiten Weltkrieg ja durchaus der Fall war. Aber durch dieses Konzert und durch diesen Mitschnitt und durch meine Recherchen, die ich jetzt in den letzten Monaten auch gemacht habe, habe ich einfach festgestellt, dass das Bullshit ist, aber absoluter Bullshit. Okay. Dass die Menschen zusammengelebt haben, friedlich, völlig gemischt. Es gab fast 1 Million Mischehen, also sprich zwischen Serben, Kroaten und Bosniaken. Und selbst die, die quasi nicht als Mischehen erkannt sind, diese Menschen sind auch sehr gemischt. Also es gab diesen Urhass, oder wie wir das ganz gerne sagen, wenn wir von Deutschen und Franzosen sprechen, was genauso Bullshit ist, Erbfeindschaft, die gab es auch nicht. Also es ist ja nicht so, dass wenn wir einen Franzosen sehen, gleich Galle spucken und denken, boah, mit dem kann ich gar nicht, den mache ich alle. Und so ein Bild, muss ich gestehen, hatte ich zum Teil über den Balkan, über die Menschen, die dort leben. Und wie gesagt, das Gegenteil ist der Fall. Das Gegenteil ist wahr. Mhm. Wie bist du denn auf diesen Film gestoßen? Also wie findet man so einen Film plötzlich irgendwo? Also tatsächlich völlig zufällig. Ich habe, also darauf gestoßen bin ich sogar an dem Abend, an dem ich meinen Roman fertig geschrieben habe, nach 5 Jahren. Und ich wollte auch mit dem Thema Balkan abschließen, weil in dem Roman geht es auch um den Jugoslawienkrieg. Ich hatte nämlich, als ich 14 war, brach der Krieg aus, und da hatte ich auch den Gedanken, so wie ein paar Freunde von mir, ziehst du in den Krieg, verteidigst die Heimat deiner Eltern. Zum Glück war ich zu jung, aber in dem Roman spiele ich durch, was, wenn ich 3 Jahre älter gewesen wäre mit 17 und dann wirklich jemanden erschossen hätte. So, der Roman, fertig. Ich will mit dem Thema abschließen und betrinke mich mit mir selbst, nachdem ich die letzten Worte geschrieben habe, und höre ein bisschen Jugo-Mucke und stoße dann... Jugo-Mucke ist jugoslawische. Ja, genau. Jugoslawische Musik auf YouTube, und stoße dann eben auf dieses Konzert. Und genau, bis um 3 Uhr morgens schaute ich dann dieses Konzert zu Ende. Also hast du es auf YouTube gefunden? Genau, auf YouTube. Mhm. Und nochmal kurz zu deiner eigenen Geschichte, weil du sagst, mit 14 hättest du dann beschlossen, oder hättest du beschließen können. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Aber du hättest beschließen können, dahin zu gehen. Also was verbindet dich denn mit dem ganzen Konflikt? Dann warst du ja doch schon alt genug, um sehr viel persönliche Meinungen dazu zu haben? Oder? Ja, also meine Eltern stammen ja beide aus einer Region in Bosnien, die sehr kroatisch ist. Also die sogenannten bosnischen Kroaten. Sehr katholisch, erzkonservativ. Meine Verwandten sind auch eher sehr kroato-nationalbewusst. Und deswegen dachte ich eben, alle aus dieser Region sind kroato-nationalbewusst. Ja, und ich habe natürlich, dadurch, dass ich auch die Sprache spreche, verstehe ich die Mentalität. Aber ich habe hier in Deutschland eigentlich, ja, meine Freunde nie nach Nationalität ausgewählt. Und ich hatte immer internationale Freunde, vor allem Deutsche, aber eben eigentlich direkt gar nicht so einen starken Bezug zu dieser Region. Nichtsdestotrotz war eben dieser Krieg gewaltig, der da am Horizont auftauchte. Und ich dachte, von dem bin ich nicht betroffen, bis ich dann eben vor 5 Jahren anfing, diesen Roman zu schreiben. Mhm. Also das heißt, zuerst kam der Roman und dann kam die Verbindung? Ja, sozusagen? Zuerst kam der Roman und ich muss ehrlich sagen, ich hatte auch gar nicht mal vor 5 Jahren, einen Roman zu schreiben zum Thema Jugoslawien. Also ich hatte vorher schon 3 Romane geschrieben, die alle irgendwie was mit 68er-Bewegung in Deutschland zu tun haben und RAF. Und ganz ehrlich, hatte ich ein Gespräch mit einem Schriftsteller, Jan Brandt, der sich das auch durchgelesen hat, fantastisch auch fand, aber sagte, pass auf, Daniel Wischewitsch, du kannst bestimmt Geschichten erzählen, die andere Deutsche so nicht erzählen können. Mhm. Was ist denn so deine Geschichte? Das war tatsächlich der Auslöser, dass ich ganz tief in mich gegangen bin und merkte, okay, dieser Krieg spielt doch eine große Rolle, auch wenn ich das bislang nicht wahrhaben wollte. Und wahrnahm, und durch das Schreiben des Romans hatte ich wahnsinnig viel Kontakt mit meinen Verwandten. Mhm. Ich habe viel recherchiert. Und dann habe ich eben gemerkt, wie Sachen von früher tatsächlich bei mir hochkamen. Diese schwarze Wolke damals, die ich hatte, 24 Stunden selbst Angst, dass jemand von meinen Verwandten umkommen könnte. Mhm. Wenn abends das Telefon klingelt und meine Mutter schon losheult, weil sie Angst hat, jetzt wird gemeldet, dass ein Bruder von ihr oder ein Cousin von mir vielleicht getötet worden ist oder eine Cousine oder... Und keine Weihnachtsgeschenke, weil wir nämlich alles Geld gespendet haben. Wir hatten Flüchtlinge bei uns zu Hause. Und das, ja, also dieser Krieg hatte mich betroffen. Nicht annähernd natürlich wie die Menschen, die ihn erlebt haben. Mhm. Nicht annähernd. Aber er hatte doch eine Riesenrolle in meinem Leben gespielt. Und heute weiß ich, ist dieser Krieg auch für mich das größte Unglück meines Lebens gewesen. Und die Konflikte oder diese Gräben auch, die sind ja bis heute da. Also es gibt ja immer wieder, naja, das eine sind eben die Gerichtsverhandlungen, die jetzt im Nachhinein geführt werden, wo also im Nachhinein auch darüber verhandelt wird, was ist eigentlich passiert, was ist eigentlich genau geschehen. Und auf der anderen Seite, weiß nicht, gibt es zum Beispiel das kleine Kosovo, das nicht wirklich anerkannt ist, und es gibt Konflikte zwischen Serben und Kroaten weiterhin oder auch nicht. Man verliert total schnell die Übersicht. Ja, genau. Wo wir ja dann eigentlich wieder ganz schnell bei deinem Projekt sind, weil ich nehme an, dass das Projekt auch eine Botschaft mit sich bringen will. Ja, absolut. Also wir wollen jetzt nicht den Krieg an sich erklären und erklären, wer Kosovare, bosnischer Serbe, mazedonischer Albaner, wie auch immer ist. Könnte ich machen. Und wenn wir noch mehr Zeit haben, kann ich da auch viel erklären. Aber und mir geht es eigentlich grundsätzlich darum zu erkennen, wie kann ein Krieg ausbrechen, gegen den im Grunde genommen alle sind. Hm. Weil das ist mir klar geworden eben durch diese Recherchen. Und es ist eben nicht so, dass dieser Krieg deswegen ausgebrochen ist, weil die Balkanesen diesen Hass haben und in sich tragen und deswegen sich aufeinander stürzen wollen. Wie gesagt, das ist Bullshit. Die wollten im Frieden leben, wie alle Menschen auf dieser Welt eigentlich auch. Mhm. Aber warum bricht dann trotzdem ein Krieg aus? Und diese Frage stelle ich mir umso mehr, seit ich eben von dieser unglaublichen Friedensbewegung weiß. Mhm. Und das ist eigentlich so die Frage, die ich beantworten will. Und da geht es mir gar nicht mal primär um diesen Jugoslawienkrieg, sondern an sich um Krieg. Ja. Was hast du für Leute kennengelernt im Rahmen deiner Recherche oder mit wem hast du gesprochen? Ich war 10 Tage in Sarajevo, vor einigen Tagen zurückgekommen. Und dieses SETRA-Projekt besteht aus mehreren Phasen. Die erste Phase ist, dass wir aufrufen, Leute, meldet euch, wenn ihr auf diesem Konzert wart in der SETRA-Halle am 28.07., erzählt uns eure Geschichte, um einfach diese Friedensbewegung wieder in Erinnerung zu rufen. Mhm. Und auch dieses Konzert, was der Höhepunkt der Friedensbewegung war. Aus diesen Geschichten, die wir einsammeln werden, wollen wir ab Herbst einen Film beginnen zu drehen, einen Doku-Film. Da sind die Planungen auch recht fortgeschritten, aber da gibt es noch viele Fragen der Finanzierung, die wir jetzt noch klären. Also wahrscheinlich wird es in ein Crowdfunding hineinlaufen. Aber damit wollen wir uns so richtig befassen, erst wenn diese Crowdsourcing-Phase vorbei ist. Die beginnt am 28.06., also jetzt, und endet am 28.07. Das ist der 25. Jahrestag dieses Konzerts. Mhm. Und was war jetzt nochmal die Frage? Ich wollte auf irgendwas hinaus. Mit wem du gesprochen hast, also was für Leute richtig. Hast du kennengelernt? Genau. Und aufrufen zu können, meldet euch Leute, erzählt uns eure Geschichte. Dafür habe ich jetzt Prominente getroffen in Sarajevo, aber auch normale, in Anführungsstrichen, Leute, die auf dem Konzert waren, die mit mir und mit uns, dem Cetra-Projekt, zusammen aufrufen werden. Leute, wir haben Cetra-Projekt unsere Geschichte erzählt, erzählt dem Cetra-Projekt auch eure Erinnerungen. Mhm. Getroffen habe ich Musiker, Kabarettisten, Schauspieler, Journalisten. Also wenn ich jetzt Namen nennen würde, würden die Leute aus Ex-Jugoslawien mit diesen Namen viel anfangen können. Ja, wahrscheinlich. Hier in Deutschland glaube ich eher nicht. Aber auf dem Balkan kennt diese Menschen jeder. Ja. Und die standen da auf der Bühne auf dem Konzert oder waren im Publikum, dich da auch darunter. Abdullah Sidran, der ist international relativ bekannt, hat viele internationale Preise gewonnen. Aber so, die habe ich eben gefragt, welche Erinnerungen sie haben und welche Botschaft sie für heute haben. Genau, jetzt komme ich auf diese Botschaft zurück, weil ich glaube, dieses Thema ist für uns auch in Deutschland heute sehr relevant, weil das, was Jugoslawien zerstört hat, der aufgekeimte Nationalismus ist, den Politiker auch geschürt haben. Und diese Menschen, mit denen ich gesprochen habe, sagen mir super schnell, Leute, das, was heute in Europa abgeht, das erinnert uns massiv an das, was Ende der 80er in Jugoslawien angefangen hatte. Mhm. Also die ganze, ja, die Bildung von rechtspopulistischen Parteien oder dass sie eben absolut. Sehr erstarken. Die Rhetorik, die Plakate, das bekomme ich erzählt, ohne explizit danach zu fragen. Krass. Das heißt, dieses nationalistische Gedankengut war jetzt gar nicht die ganze Zeit da, sondern du sagst, es gab ein sehr buntes Miteinander, ein sehr gemischtes Miteinander. Und es gab dann eben politische Parteien oder Politiker, die das erst die sich gebildet haben. Die dann Strömungen aufgegriffen haben, wenige Extremisten auch genutzt haben, damit diese Vorfälle, also gewalttätige auch Vorfälle kreieren. Dazu kann ich gleich mehr sagen. Ja. Da gibt es auch interessante Aussagen von unter anderem Ulf Brunhäuser, ein Historiker und Experte. Ich gehe doch ganz kurz darauf ein, weil das ist eine wesentliche Antwort für mich auf die Frage, warum es zu Kriegen kommen kann. Und zwar, und das haben wir auch wiederum, mit 18 Menschen habe ich mich unterhalten in Sarajevo, ausführliche Interviews geführt. Und die haben im Grunde genommen alle gesagt, es reichen wenige Menschen, um einen Krieg auszulösen. Wenige Extremisten und wenige Politiker, die das für sich nutzen. Und da können über 90% der Menschen sich noch so aktiv für den Frieden einsetzen. Wenige Menschen sind in der Lage, eben ganze Völker und Länder in den Krieg zu stürzen. Mhm. Warum? Indem sie Gruppen angreifen aufgrund ihrer Nationalität. Also jetzt serbische Extremisten greifen Kroaten an oder kroatische Extremisten Serben und greifen sie explizit aufgrund ihrer Nationalität an. Mhm. Die Stimmung wird entsprechend auch aufgegriffen von den Medien. Es kocht hoch. Und selbst wenn du sagst, ich bin Jugoslawe oder Europäer und ich möchte mich keiner Gruppe zuordnen, weil ich zum Beispiel auch einfach halb Deutsch, halb Franzose bin oder halb Kroate, halb Serbe, irgendwann stellt sich die Frage, auf welcher Seite stehst du? Und wenn du dich keiner Seite zuordnest, wirst du von keiner Seite geschützt. Ich habe das jetzt in einfacheren Worten wiedergegeben, was Ulf Brunhäuser, dieser Historiker, den ich gerade nannte, dann auch wissenschaftlich sehr schön erarbeitet und herleitet. Aber so Schritt für Schritt kommt es eben dazu, dass Menschen, die sich für den Frieden einsetzen und mit einer Gitarre in der Hand auf der Bühne stehen, dann ein halbes Jahr später mit einer Kalaschnikow im Graben sitzen. Das ist wirklich passiert. Also das ist eine Geschichte, die das wirklich passiert ist. Viele viele also solche. Ganz konkret habe ich auch Musiker interviewt, die genau das durchgemacht haben. Die auf dem Friedenskonzert gespielt haben und dann mit der Waffe im Graben waren. Und dann auch mir in allen Einzelheiten auch erzählten, was sie erlebt haben. Also es war emotional für mich auch, diese 10 Tage in Sarajevo, war auch ziemlich belastend. Ja. Das glaube ich. Aber sehr aufschlussreich. Und deswegen mache ich dieses Projekt auch. Ich mache es nicht für die Menschen auf dem Balkan. Ich mache es für uns in Deutschland, weil ich glaube, von diesen Menschen können wir wahnsinnig viel lernen. Sie sind einfach um so vieles an Erfahrungen reicher. Hm. Die Generation bei uns, die den Krieg erlebt hat, die stirbt jetzt aus. Diese Menschen in Ex-Jugoslawien haben einen Krieg erlebt, der ist gerade mal 20 Jahre her. Und wenn wir ihnen zuhören, dann merken wir ganz schnell, dass das, was AfD, Front National, Schwedendemokraten, die wahren Finnen von sich geben, in eine Richtung zeigen kann, die, ja, die in Gewalt führen kann. Aber es ist ja trotzdem eine andere Lage. Also das kann man, würde ich jetzt so rein intuitiv sagen, weil im ehemaligen Jugoslawien, da waren ja quasi diese Nationen, naja, die lebten halt wirklich auch klar miteinander gemischt, aber es gab irgendwie Ursprungsorte, die in direkter Nachbarschaft zueinander standen im Grunde, oder? Also auch rein geschichtlich bei uns, gegen wen sollten wir den Krieg führen? Also gegen Frankreich ja sicher nicht. Gegen die ganzen umliegenden Nachbarstaaten kann man sich eigentlich auch nur schwer vorstellen. Was soll das für ein Krieg sein? Unterschreibe ich. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich würde jetzt am liebsten jemanden da haben, der dir da jetzt Antwort gibt aus der Region, weil ich kann jetzt nur deren Worte benutzen. Ja. Aber wir werden auf der Seite zetraproject.com diese Menschen eben hören. Und da gibt es zum Beispiel einen, also alle sagen sowieso, auch durch die Bank, wir haben mit dem Krieg null gerechnet. Ja. Bis zu dem Tag, an dem wirklich zum Beispiel in Sarajevo Schüsse fielen, da haben Redakteure noch Artikel geschrieben als Korrespondenten, zum Krieg wird es nicht kommen. Einer erzählte mir, er hat das gerade weggefaxt, diesen Artikel, und dann fielen die ersten Schüsse. Die Menschen haben damit nicht gerechnet, das war nicht abzusehen. Und das merkt man auch, wenn man sich dieses Video anschaut von diesem Konzert. Das ist Frieden. Die Menschen haben mir auch erzählt, wir sind da auch hingegangen, weil wir dachten, klar, zeigen wir jetzt Flagge, aber es geht uns auch um diese geile Musik, um diese Bands, die aus ganz Jugoslawien herkommen. Ja. For free spielen die. Die Halle war überfüllt, da passen 20.000 Leute rein, es waren 30.000 drin. So ein Krieg kündigt sich ja nicht 5 Jahre vorher an und sagt, hallo, pass auf, ich breche in 5 Jahren aus. Das sind alles Worte, die diese Menschen sagen, das sind ja, nicht meine klar. Worte. Ich habe diesen Krieg ja auch nicht erlebt und ich finde das auch immer, dass es abwegig klingt, wenn die reden. Aber ich glaube, es ist wichtig, ihnen zuzuhören, ja. Weil mir hat einer gesagt, ich habe einem gesagt, pass auf, du bist einfach durch den Krieg geprägt und deswegen bist du eben voreingenommen. Dann hat er mir gesagt, du bist durch den Frieden geprägt, du bist voreingenommen. Ich habe beides erlebt, Frieden und Krieg, du nur Frieden. Wow, das muss man dann auch erst mal sacken lassen, nehme ich an. Ne? So ein Satz, der dreht einem die Welt noch mal um. Ich habe auch Sätze ohne Ende gehört in den Gesprächen. Ja. Oh, wir wollen die auch hören. Na, ich habe auch gerade gedacht, na klar, also im Grunde, man nennt es dann nicht Krieg, aber das, was passiert in Deutschland, dass dieses Jahr so viele Flüchtlingsheime gebrannt haben wie noch nie, also wie noch in keinem Jahr zuvor, dass es so viele rechte Gewalt auch gibt, die sich ja auch durch das Internet ganz anders nochmal formieren kann, ist es dann vielleicht tatsächlich eher ein Krieg bestimmter europäischer Nationen nach innen, den ich mir dann wieder vorstellen könnte. Es gibt ja sehr viele Migranten, sowohl in Deutschland. Also das ist, ja, vielleicht geht es dann wieder eher in diese Richtung oder eben in Krieg gegen bestimmte Religionen. Ich mag da gar nicht spekulieren, weil ich mir das auch nicht ausmalen kann. Sollte ja einfach zum Nachdenken anregen, dass man... Ja. Ich glaube, dass unsere Fühler wirklich sensibler, empfindlicher werden, wenn wir diese Menschen uns anhören, die im Cetra-Projekt uns ihre Geschichte erzählen. Ich glaube, uns wird dann ganz schnell bewusst, dass Nationalismus nicht irgendwie ein Trend ist oder eine Meinung, sondern eben etwas ist, was Folgen bringt. Aber sind nicht bis heute diese oder sehr viele dieser Länder, die jetzt aus dem ehemaligen Jugoslawien hervorgegangen sind, sehr nationalistisch? Ich glaube, auch das ist ein Vorurteil. Also die Parteien, die regieren, sind es ja schon oft. Ja, in Kroatien gibt es seit einem halben Jahr jetzt eine Mitte-Rechts-Regierung oder auch Rechtsregierung, die sich aber jetzt nicht wirklich unterscheidet von den rechten Regierungen, die im übrigen Europa an die Macht gekommen sind. Also unterscheidet sich bestimmt nicht von der Regierung, die wir jetzt inzwischen in Polen haben und auch schon länger in Ungarn. Die slowakische Regierung ist Mitte links, aber wenn man da reinhört, das ist auch sehr nationalistisch, was ja, da absolut. Kommt. Ja, also diese Länder des ehemaligen Jugoslawiens, die sind nicht nationalistischer als andere Länder. Ich würde sogar behaupten. Als andere osteuropäische Länder, muss man wahrscheinlich dazu sagen. Muss man das dazu sagen? Ja. Ja. Also ich will auch gerne dazu sagen, dass wir in Westeuropa eine entwickeltere Zivilgesellschaft haben. Einer von diesen 18 Leuten, die ich interviewt habe, hat das auch gesagt. Boris Schieber, der sagte, nee, also ihr im Westen, ihr seid einfach, ihr habt eine Zivilgesellschaft, ihr habt so viele Leute, die dann laut werden, auf die Straße gehen. Naja, man kann es ja auch begründen, also man fühlt sich dann so schlecht, wenn man sagt, ja, wir sind ja weiterentwickelt und ne. Aber man kann ja schon gucken, was ist in der Geschichte passiert und diese postsozialistische Zeit, die in, über den Ländern Osteuropas ja auch liegt, die spielt ja eine große Rolle dabei. Also das kann man Klar. einfach feststellen, dass klar, unsere Demokratien im Westen, die sind älter und da ist die deutsche sogar noch am jüngsten und ich würde behaupten, die funktioniert bei uns wirklich gut. Ja, naja, wahrscheinlich haben wir dafür auch unsere Lehren gebraucht. Die Leute, also mit denen du gesprochen hast zu diesem CITREP-Projekt, welche Rolle werden die in dem Entstehungsprozess des Filmes auch spielen, wenn es den Film dann geben wird? Was ich jetzt mal, wie geht es davon aus? Den gibt es auf jeden Fall. Ich gehe davon aus, dass es ihn geben wird. Genau, also zumindest haben wir jetzt das erste Stipendium gekriegt, was fantastisch ist, Fleiß und Mut. Mhm. Einige andere Sachen, da sind wir auch sehr zuversichtlich, da haben wir wahnsinnig gutes Feedback bislang bekommen. Also ich bin recht zuversichtlich, dass das, dass wir den Film werden realisieren können. Die Menschen, die ich jetzt interviewt habe, die rufen mit uns zusammen auf, auch direkt in die Kamera. Das sind eben Prominente, die, glaube ich, auch wirklich bei diesen Menschen, von denen wir ihre Geschichten hören wollen, ziehen. Ja, das heißt vor Ort. Also du warst in Sarajevo genau, und das wird dann im Fernsehen und genau, also das werden wir vor allem auf Facebook posten. Also das ist die Hoffnung. Auf Facebook sind ein paar Videos von uns viral gegangen. Genau, checkt das mal ab. CITREP-Projekt auf Facebook. Nee, also wirklich Videos, als wir noch unter 1000 Fans hatten, wurden zwei Videos mehr als 1 Million Mal angesehen. Wow, ja, das ist schon ordentlich. Habt ihr damit gerechnet? Also nee, Erfolg? Nee, gar nicht. Also gerade auch dieser Transfer nach Westen hin. Also ich dachte auch die ganze Zeit, okay, das wird vor allem die Jugos interessieren, was auch der Fall ist, dass vor allem sie auf das Thema einsteigen. Aber gerade auf der deutschsprachigen Seite sind halt 3/4 der Leute vom Namen her zu erkennen, klar, Deutsch. Und das sind jetzt auch mehrere Tausend, die wir da haben und die unsere Videos teilen. Weil ganz einfach, also ich verfolge da stark den Ansatz der menschlichen, der persönlichen Geschichte. Also ich hoffe, dass sich der Mensch, der das Video sich anguckt, ganz schnell identifizieren kann mit dem Menschen, den er da sieht und ganz schnell versteht, okay, alles klar, der reißt sich einen Arsch auf für den Frieden, das würde ich auch tun, wenn ich es echt drauf habe, so wie der. Und trotzdem ist diese Kacke abgegangen, okay. Und das sind, ja, das sind auch die Menschen, die uns bislang ihre Geschichten, ohne dass wir noch offiziell dazu aufgerufen haben, geschickt haben. Und das sind über 300, die sich gemeldet haben, die uns ihre Geschichte erzählen wollen. Auch das sind Menschen, mit denen ich glaube, dass man sich sehr schnell identifizieren kann. Also, wie soll ich sagen? Also auch, um jetzt so richtig Vorurteilsworte zu benutzen, progressive, moderne Menschen, nach vorne gerichtet, optimistisch, positiv, gebildet. Ja, und diese Menschen erzählen uns ihre Geschichte und ich glaube, denen hört man ganz gerne und gut zu. Wunderbar. Das klingt ja jetzt so, als ob die Leute aber auch teilweise schon noch in Serbien oder auch in ihrer, weiß ich nicht, kroatischen oder bosnischen oder mazedonischen Peer Group sozusagen eine große Reichweite hätten. Ist das dann auch wiederum, also klar, für uns hier in Deutschland ist das halt ein Projekt, was ich glaube einfach auch mal sichtbar macht, Jugoslawien. Weil die meisten haben, also zumindest meine Generation jetzt, ich war in den 90ern Jugendliche, ich habe damit bekommen, okay, da ist halt Krieg. Es ist nicht weit weg, das ist irgendwie quasi hier in Europa, da ist ein heftiger Krieg, da sterben Menschen von Massakern, ist zu hören gewesen, aber trotzdem habe ich meine eigenen Probleme und das sind die, die mich beschäftigen und der Krieg ist irgendwie dann doch nur im Fernseher. Ja, gut, ich bin noch ein Sonderfall, ich war dann tatsächlich auch irgendwann nochmal in Zagreb, mit so einer Hilfslieferung Ende der 90er. Aber das ist ja die Ausnahme. Das sind ja die Ausnahmefälle. Die meisten Leute, glaube ich, haben das schon wieder weggepackt. In so eine Schublade gepackt. Komplett, wie ganz Osteuropa eigentlich. Es sei denn, es ist gerade Krieg in der Ukraine oder Russland macht Stress oder in Polen wird irgendwie das Verfassungsgericht komplett erneuert oder so. Das sind dann natürlich Schlagzeilen bei uns. Aber über Jugoslawien, glaubst du, dass es eine große auf Interesse stoßen wird in Deutschland? Hat das eine Chance überhaupt, das Thema? Ich sehe, dass das passiert. Also ich sehe, dass auf Facebook die Leute stark reagieren, kommentieren und teilen unsere Filme. Und es ist, also die Filme sind auch bewusst so gewählt, dass die jetzt nicht, so wie ich das vorhin sagte, nicht direkt mit dem Jugoslawienkrieg zu tun haben, sondern insgesamt mit Krieg. Wenn du einen Soldaten siehst, das ist eins der Videos, die viral gegangen sind, der da im Gestrüpp liegt und interviewt wird, so was ist denn jetzt hier los? Und er sagt, ich habe keine Ahnung, irgendwie, die wollen sich irgendwie abspalten, wir sollen das verhindern, aber ey, ich möchte einfach in meine Kaserne zurück. Ich weiß selbst nicht, was hier los ist. Heute Morgen 3 meiner Kameraden abgeschossen und die Offiziere leben weiter und sagen trotzdem weiter, nee, wir ziehen uns nicht zurück. Was soll das? Da kann jeder sofort verstehen, ey, what the fuck? Warum muss dieser Mensch da jetzt sein Leben riskieren für etwas, was er gar nicht mal versteht und wogegen er sogar ist, wohinter er gar nicht steht? Und solche Videos sind das, oder ein anderes Video, was viral ging, ist eins von einem Gefangenenaustausch, wo dann halt verfeindete Leute aufeinander zukommen, Austausch Gefangener und Toter, und die rauchen zusammen Zigarre, unterhalten sich, weil sie sich kennen von früher. Krass. Und meinen dann beide, ey, was ist das hier für eine Scheiße? Was soll das? Jetzt hier wegen irgendwelchen Ideologien von unseren Politikern ballern wir uns hier gegenseitig ab. Warum? Wie geht's denn übrigens deiner Frau? Ich weiß, die war krank, habe ich gehört und so. Und dann gehen sie wieder auseinander, wünschen sich das Gute, passt aufeinander auf und schießen wieder aufeinander. Also diese Absurdität, dieser Krieg ist einfach ein Scheiß. Und deswegen, also dieses Projekt hat mit dem Jugoslawienkrieg natürlich direkt was zu tun, aber es geht vor allem um Krieg an sich und um Menschen. Ja, also auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass was das vielleicht auch mit Menschen macht. Genau. Oder und wie Menschen auch reingeraten, obwohl sie sich dagegen wehren. Ja, zum Beispiel, ich würde von mir auch sagen, ich bin ein absolut friedlicher Mensch und ich würde niemals zu einer Waffe greifen, ich lehne Waffen ab und so weiter, aber wenn du so erzählst, das haben kommt die Menschen man natürlich auch ins Grübeln. Gemacht, ja. Genau. Also gerade Sarajevo, die Leute dort gingen fest davon aus, dass als der Krieg sogar schon in Bosnien ausgebrochen war, in Bosnien nicht, also der ist ja erst in Slowenien ausgebrochen, dauerte dort 10 Tage, dann in Kroatien ungefähr ein halbes Jahr und dann mit einer Verzögerung von weiteren 3 Monaten brach er in Bosnien aus, und selbst als er in Bosnien ausgebrochen war, waren die Menschen in Sarajevo davon überzeugt, bis zu uns gelangt dieser Krieg nicht, weil wir leben hier glücklich zusammen, harmonisch. Wir sind vor allem Leute aus Sarajevo, so wie wir in Berlin auch Berliner sind oder in Frankfurt auch Frankfurt. Also gerade Sarajevo ist so eine sehr multikulturelle Stadt seit Jahrhunderten. Nicht wie bei uns in Berlin seit Jahrzehnten, sondern dort seit Jahrhunderten. Das wird auch wirklich gelebt. Bei uns Krieg never ever. Und dann, wenn es aber ausbricht und wenn dann die Panzer rollen und diese Stadt erobert werden soll, da kannst du dich nicht hinstellen, also so haben mir die Leute das auch geschildert, und mit einer weißen Fahne schwenken. Die sagen nicht, wir reden jetzt mit dir darüber, sondern da musst du anders reagieren. Und dann sind eben Leute, die vorher auf dem Konzert waren und sich für den Frieden eingesetzt haben und überzeugte Pazifisten, da packst du dann einfach ein. Das ist dann eine andere Zeit, eine andere Situation. Und da kannst du überzeugt sein, wie du willst. Ja, Krieg ist anders. Hast du denn Hoffnung, dass sowas wie das Projekt oder wie euer Film vielleicht auch wieder dazu führt, dass noch mehr wieder zueinander gefunden wird in der Region? Ja, die Hoffnung habe ich auf jeden Fall, und das passiert auch jetzt schon tatsächlich. Also über unsere Facebook-Seite kommen, also ich sehe das ja in den Statistiken, ungefähr gerade also auf der serbokroatischen Seite sind ungefähr 1/3 Kroaten, Serben und Bosnier. Und die Kommentare sind total positiv, weil wir eben den Menschen herausstellen. Und wir bekommen wahnsinnig schönes Feedback, und es verbinden sich Menschen auch, die einander schreiben, und sie sitzen eben in Belgrad und in Zagreb. Und also es geschieht schon was. Und ich war ja in Sarajevo auch 2 Tage, hatte ich selbst Interviews gegeben zu dem CETRA-Projekt. Also ein wahnsinniges Medieninteresse auch, das das CETRA-Projekt hervorgerufen hat. Und da wurde ich dann auch in eine Sendung eingeladen, wo dann zum Beispiel auch jemand aus Zagreb und aus Belgrad zugeschaltet wurde, und ich saß in Sarajevo und die Leute diskutierten über die Friedensbewegung, und es hat mich auch glücklich gemacht, dass diese Menschen plötzlich etwas Positives, etwas, was im Zusammenhang mit dem Krieg steht zwar, aber etwas Positives darüber reden konnten, und diese Menschen, das hat man gemerkt, gingen aufeinander ein, und auch die Menschen, die ich darauf anspreche, als wenn so ein Stolz zurückkommt. Mensch, ja stimmt, du erinnerst mich daran, ich war ja dagegen. Also heute haben wir alle ein scheiß Gewissen, weil einfach Mist passiert ist. Und wir fühlen uns alle schuldig, und zu Recht auch, weil vieles. Aber wenn man, ich bin froh zu sehen, diese Menschen werden wirklich, die bekommen irgendwie so eine Würde auch zurück durch dieses Projekt. Mhm. Und ein Stolz auch. Und einfach das Wissen, okay, wir sind jetzt keine Teufel, sondern wir haben schon versucht, den Mist zu verhindern. Ja, dann kann man nur die Daumen drücken, dass es möglichst weit, noch weiter viral geht. Ja, danke. Vielen, vielen lieben Dank, dass du davon erzählt hast. Ihr habt es gehört, es gibt ein Crowdsourcing. Das heißt, wenn ihr jemanden kennt oder selber sogar auf diesem Konzert wart, meldet euch. Ich weiß nicht, für Kontaktmöglichkeiten gibt es über Facebook-Seite und auf der Homepage citraprojekt.com oder .de, .eu, haben wir alles. Habt ihr euch alles geschnappt. Genau. Sehr gut. Also ihr könnt da hingehen, wo ihr wollt. Citra-Projekt oder in einem Wort? Ohne Minus, ohne in einem Wort. Genau, meldet euch da. Und im Herbst können dann auch Leute wie ich, die damals, Moment, 91, ja, da war ich gerade in der Grundschule, einfach Geld da reinwerfen, damit die Geschichten schön... Zum Crowdfunding für den Film, aber tatsächlich haben wir auf der Seite dann jetzt ab dem 28.06. schon die Geschichten der Menschen schon zusammengetragen. Also da ist schon eine Menge zu sehen am 28.06. und wir werden jeden Tag einen neuen Menschen mit seiner Geschichte zeigen. Wow, das heißt, ihr habt auch schon total viel Vorarbeit geleistet. Mhm, wir arbeiten seit Januar daran. Ich hoffe, Januar ihr stellt da auch einen Spendentopf daneben. Ja, auf der Webseite kann man uns auch Geld geben und das braucht man tatsächlich auch. Also ich mag nicht explizit danach fragen, aber es ist tatsächlich so, dass wir... Wir sind hier im Internet. Ja, dass wir genau tatsächlich alles aus eigener Tasche zahlen, uns nichts zahlen und reinbuttern. Aber wir sind auch sehr zuversichtlich, dass, ja... Dass eine Investition ist, die... Ja, und dass die Leute auch merken werden, hey, mir ist es wert, dieses Projekt zu unterstützen. Ich will, dass ihr weitermacht und PayPal, ich gebe euch was. Schön. Daniel Wiesiewicz hat uns das Citra-Projekt vorgestellt und ich bedanke mich sehr herzlich für die Vielen Aufmerksamkeit. Dank.